Arne Brun ist eine Singer-Songwriterin aus Norwegen und mittlerweile über die Grenzen ihres Landes bekannt. Ihr letztes Album nennt sich Duets und hier ist sie mit befreundeten Musikern aus ihrer Heimat zu hören. Ein Highlight dieser CD ist die akustische Interpretation des Sam Brown-Klassikers Stop, hier in der Version von Arne Brun.